auf Abwägen. Die zweistrahlige Maschine hatte gerade in Hamburg abgehoben und war im Steigflug, als beide Triebwerke ausfielen. Der Ausfall kam so plötzlich, die Höhe war noch so niedrig, dass eine Rückkehr zum Platz unmöglich war. Was empfinden die Piloten in einem solchen Fall? Der Kapitän Reinhold Hüls hat sich später dazu geäußert. Man kann in dem Augenblick wohl nicht über seinen eigenen Schatten springen und sich voll vergessen. Oder, sagen wir mal, selbstlos praktisch nur an die Passagiere denken. Man denkt natürlich auch an sich selbst. Aber in diesem Fall erübrigt sich das praktisch. Man sitzt in einem Boot und versucht, alles Mögliche in Gang zu setzen, um das Flugzeug zu landen. 123 Insassen schwebten für Sekunden zwischen Leben und Tod. Denn es war ein Fall eingetreten, gegen den keine Checkliste half. Totaler Triebwerkausfall sofort nach dem Start war einfach nicht vorgesehen. Und auch ein Ding der Unmöglichkeit. So störanfällig konnte selbst ein schlecht gewartetes Flugzeug nicht sein. Trotzdem war die Situation da. Hüls, ich habe im ersten Augenblick einen ziemlichen Schreck bekommen. Aber das war nur der erste Moment. Was passiert jetzt? Was ist überhaupt an dem Flugzeug nicht in Ordnung? Was ist ausgefallen? Ich habe mir zwar gesagt, das ist der Moment, auf den praktisch jeder Pilot lange Zeit oder immer wartet, und man arbeitet dann doch ganz automatisch. Wir haben keine Zeit zur Panik gehabt. Kapitän Hüls hatte eine Frau als Co-Pilotin, Frau Friske. Sie nahm Kontakt mit dem Kontrollturm auf und bat um umgehende Genehmigung, zum Platz zurückzukehren. Doch gleich darauf wurde dem Piloten klar, dass an eine Rückkehr nicht mehr zu denken war. Hüls, da habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit umgesehen, und da hat sich praktisch die Autobahn angeboten als Landegelegenheit. Wenn sie gerade verläuft, ist es kein Problem. Es gibt wie in diesem Fall Brücken und Autobahntelefone. Es gibt Leitplanken. Das ist natürlich eine Sache, die man nicht abschätzen kann, aber in diesem Verlauf kam es auf Kleinigkeiten nicht mehr an. Mir kam es hauptsächlich darauf an, das Flugzeug halbwegs intakt auf den Boden zu bekommen. Dieser einzigartige Unfall passierte im September des Jahres 1971. Bei den damaligen Flugzeugtypen ließ sich auch bei totalem Verlust der Hydraulik das Flugzeug immer noch von Hand steuern, wenn auch schwerfälliger. Bei den modernen elektronisierten Flugzeugen wäre ein solches von Hand steuern bei Ausfall aller Systeme nicht mehr möglich. Zwar kann man durch das Inbetriebsetzen von Notaggregaten bald darauf auch ohne laufende Triebwerke die nötige Steuerkraft erhalten, doch in diesem Falle wäre die Zeit dafür zu kurz gewesen. Denn das Ganze lief nicht etwa innerhalb einer halben Stunde ab, nicht einmal innerhalb von 10 Minuten. Ganze 89 Sekunden vergingen bis zum Aufsetzen auf der Autobahn. Hüls? Ich habe natürlich an einen Autofahrer gedacht, aber die Autobahn war ziemlich frei. Es war nur sehr geringer Verkehr. Lediglich auf der anderen Seite der Brücke kam ein größerer Lastzug. Und ich ging davon aus, dass, falls die Landung glatt verlaufen würde, ich auf der anderen Seite der Brücke mit abgeschlagenen Tragflächen eventuell noch an dem Lastwagen vorbeikommen würde, wenn die Maschine die Richtung auf der Überholspur beibehalten hätte. Das ist natürlich eine vage Vermutung. Es ist ja auch ganz anders ausgegangen. Wäre die Autobahnbrücke auf der Strecke nach Lübeck nicht gewesen, wäre vielleicht alles gut ausgegangen. Doch unter der Brücke rissen die Tragflächen ab und es kam zur Katastrophe. Es gab immerhin 98 Überlebende, darunter auch die beiden Piloten. Das Flugzeug war eine zweistrahlige BAC-1-11 gewesen. Die Charterfluggesellschaft Penn International ging bald darauf in Konkurs. Die beiden Piloten hingegen hatten eine Meisterleistung vollbracht und immerhin waren bei einer fast ausweglosen Katastrophensituation fast 100 Menschen mit dem Leben davongekommen. Konnte man hier von Heldentum reden? Die Herren Bürokraten, am sicheren Schreibtisch sitzend und den Fall in aller Ruhe und bei einer guten Zigarre durchdenkend, gaben sich zwar positiv, aber wesentlich cooler. Was Hüls getan hat, muss jeder erfahrene Pilot bringen. Er hat psychische Stabilität bewiesen und intuitiv richtig gehandelt. Die Unfallursache war relativ rasch geklärt. Die am Boden zuständigen Mechaniker hatten einen dicken Fehler begangen. Für das Kühlsystem der Triebwerke musste entmineralisiertes Wasser in die dafür vorgesehenen Tanks gefüllt werden. Doch die Mechaniker vergriffen sich beim Nachfüllen und pumpten statt des Wassers explosives Kerosin in die Kühlbehälter. Die von keiner Fachkenntnis getrübte Presse freilich berichtete den Fall prompt umgekehrt. Wasser statt Kerosin in den Tanks, so lautete die Meldung bei einigen Blättern. Die beiden Mechaniker wurden etwa 3 Jahre später zu Freiheitsstrafen von 7 und 8 Monaten verurteilt. Doch trotz der fantastischen Pilotenleistung war der Konkurs der Fluggesellschaft nicht aufzuhalten. Dem Leiter der Prüfungskommission für Pilotenanwärter hätte wegen des vorhin angeführten Urteils so mancher Pilot gerne geantwortet: Wie schön, wenn auch jeder Bürokrat psychische Stabilität beweisen würde und stets intuitiv richtig handelt.